Diskussion. Tablets übertreffen Smartphones in jeder Hinsicht. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Handhabung und Funktionen. Kaufpreis. Benutzerfreundliche Anwendungen. Akku und Aufladen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Keineswegs bin ich der Meinung, dass Tablets besser wären als Smartphones. Im Gegensatz zu meinem Vater, der ein Tablet-Fan ist und immer größere Geräte will, stehe ich auf Smartphones. Ein Smartphone mit einem 5,1 Zoll großen Display reicht mir unterwegs aus. Das Smartphone passt in jede Handtasche und lässt sich gut überall mitnehmen. Und es hat dieselben Apps und Funktionen wie ein Tablet. Mein Vater kann seins nicht bequem mit einer Hand bedienen. Beim Autofahren kann er es nicht benutzen. Auf dem Fahrrad würde er mit einem Tablet in der Hand sehr lächerlich aussehen. Ja, er müsste aber auf Reisen nicht Filme auf einem 5 Zoll großen Bildschirm ansehen. Displaygröße ist ein Vorteil der Tablets, wenn man zum Beispiel E-Mails schreibt. Oder nicht? Längere Artikel lesen, E-Mails schreiben oder das Online-Banking erledigen? Das tut man eher auf dem Laptop. Ich halte Tablets für überflüssig, wenn man zusätzlich im Besitz eines Laptops ist. Man muss ebenfalls bedenken, Fotos mit dem Tablet zu machen ist uncool. Und telefonieren kann man mit dem Tablet wohl kaum. Es existieren bereits Tablets, auf denen Windows 10 läuft. Die Bedienung der Tablets ist auch sonst bei vielen Anwendungen deutlich bequemer als beim Smartphone. Und vergessen Sie nicht, ist der Akku des Smartphones leer, kann man nicht mal einen Anruf entgegennehmen. Das ist Unfug. Der Akku eines Tablets ist schneller leer. Und das Aufladen dauert viel länger, nervtötend länger. Meines Erachtens braucht man in den Zeiten von 6 Zoll Smartphones doch kein Tablet. Tablets nehmen auch in der Tasche mehr Platz ein, sie sind damit deutlich weniger handlich als Smartphones. Ein Handy ist kompakt genug, um mich bei Bedarf unterwegs begleiten zu können. Neueste Smartphones sind trendy. Doch dafür muss der Interessent auch einen entsprechenden hohen Preis zahlen. Tablets sind billiger. Das mag schon sein. Aber die Modelle kommen ohne zusätzliche Tastatur. Die muss separat erworben werden. Alles in allem finde ich ein Smartphone viel preisgünstiger. Es steht für mich fest, unterwegs ist es praktischer und Neuigkeiten auf den sozialen Netzwerken lassen sich auch auf diesem Display gut ablesen. Mehr brauche ich nicht. Ich würde nie ein Tablet haben wollen.